Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Soundcheck-Stunde mit der Laura Nero Live-Revue. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. herzlich willkommen zur zweiten Soundcheck-Stunde mit Laura Nero und Live-Musik in den USA. Dieser Song wurde im Jahr 1976 mitgeschnitten und dieser Song heißt Timer. Den sang sie das erste Mal als 20-Jährige auf Platte. Ursprünglich wurde der Song auf ihrer zweiten LP Eli and the 13th Confession veröffentlicht. Die Studioversion hatte ein komplett anderes Arrangement mit mehrstimmigem Background-Gesang von Laura Nero, gelegentlichen Paukenakzenten und einem lieblichen Glockenspiel. Die Bandversion von ihren früheren Songs bei der viermonatigen USA-Tournee anno 76 klang dagegen ein wenig wie Joni Mitchells Musik Mitte der 70er Jahre mit Jazz- und Funk-Elementen. Laura Nero spielte den Song Timer bei dieser Tournee auch in einer Solo-Version ganz allein am Klavier. Timer, der Zeitgeber im Titel, dürfte die personifizierte Zeit sein. An einer anderen Stelle des Songs wird auch ein Master of Time angesprochen. Damit könnte also nicht nur die personifizierte Zeit, sondern auch Gott gemeint sein. Ich gehöre dem Zeitgeber. Er veränderte mein Gesicht. Du bist wunderbar, Timer. Du lässt mich durch die Pforten des inneren Weltraums gehen. Ich versuche nicht, dich klein zu reden, aber ich konnte früher durch diese Pforten gehen. In einen Vergnügungspark. Der war süß und lustig. Ich wusste nichts von Geld, wusste nichts von Timer. Und dabei stand er schon neben meiner Wiege. Aber jetzt ist meine Hand offen. Meine Hand ist offen für mein Herz. Lass also den Wind blasen, Timer. Und wenn der Song in eine Molltonart wechselt, macht mir das nichts aus. Als Laura Nero diese Zeilen schrieb, war sie, wie gesagt, nicht älter als 20 Jahre. Als sie diese Version von Timer sang, 1976, war sie 28. Time. Soul Picnic ist das Motto der heutigen Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Noch bis 3 Uhr ist Gelegenheit zu kleinen Zeitreisen in die 70er, 80er und 90er Jahre, zu Konzerten der US-amerikanischen Sängerin, Pianistin und Komponistin Laura Nero. Das war gerade eine Solo-Version ihres Songs Timer, mitgeschnitten in den USA 1976. Die beiden Versionen von Timer, die zu Beginn der zweiten Soundcheck-Stunde zu hören waren, sind letztes Jahr auf einer CD-Neuausgabe des Albums Seasons of Light wiederveröffentlicht worden. Zu Lebzeiten von Laura Nero waren nur 2 Live-Alben von ihr erschienen, das eben erwähnte Seasons of Light und eine selbstfinanzierte Doppel-LP aus dem New Yorker Club Bottom Line 1989. Nach Laura Neros Tod 1997 sind aber glücklicherweise noch 3 einzelne CDs und eine Doppel-CD mit Live-Aufnahmen aus den 70er und 90er Jahren erschienen. Hier ist ein Mitschnitt eines Radiosenders in West Virginia. Mountain Stage heißt die Konzertreihe des Senders. 1990 war Laura Nero zu Gast und sang unter anderem dieses Medley aus 2 Songs, die für Curtis Mayfields Impressions bzw. für die 5 Royals und die Shirelles zu Hits wurden. I'm so proud and dedicated to the one I love. This is dedicated to the one I love. Each night before you go to bed, my baby, I whisper a little prayer for you, my baby. This is for the one I love. In der ersten Hälfte der 90er Jahre mit I'm so proud and dedicated to the one I love. Blow, wind, Von Laura Nero. Das Lied über den Wind wurde erstmals 1954 ein Hit, und zwar für die Diablos aus Detroit. Mitkomponiert hatte das Lied Diablos-Sänger Nolan Strong, ein Cousin von Barrett Strong, der später den Evergreen Money komponieren sollte. Der Song Wind hatte für Laura Nero immer eine besondere Bedeutung. Als sie etwa 12 Jahre alt war, spielte ihr ein Cousin oder eine Cousine diese Doo-Wop-Ballade von den Diablos vor, und der Song traf sie mitten ins Herz, wie sie später einmal formulierte. Bekanntlich sang Laura Nero dann mit 14, 15 Jahren fast jeden Abend Doo-Wop mit einer Gruppe von Latinos an Straßenecken oder in U-Bahn-Stationen. Diese Live-A Cappella-Version von Wind sang Laura Nero und ihr Gesangssextett 1993 während eines ihrer seit 1989 alljährlich stattfindenden Weihnachtskonzerte im New Yorker Club Bottomline. Veröffentlicht wurde das 93er Konzert und das von 1994 auf einer Doppel-CD von Rounder Records im Jahr 2002. The Loom's Desire heißt die wunderbare Sammlung. Das Album mit dem Mitschnitt des Radiokonzerts anno 1990 erschien im Jahr 2000 bei dem Label Blue Plate Music. Die Eigenkompositionen von Laura Nero seit ihrem 76er Comeback waren zwar noch immer gefühlvoll, subtil und raffiniert, aber die manchmal dramatischen Kontraste, die überraschenden Tonart- und Tempowechsel ihrer frühen Songs gab es in den neuen nicht mehr. Sehr gefreut habe ich mich deshalb über die Veröffentlichung eines Konzerts aus der ersten Phase ihrer Karriere. Die Platte erschien 2004 und präsentiert die damals 23-jährige Laura Nero in zuweilen ekstatischer Hochform. Es ist der 30. Mai 1971. Laura Nero tritt in einem ehemaligen Kino auf, das ca. 2600 Zuhörerinnen und Zuhörern Platz bietet. Wir befinden uns in Bill Graham's Fillmore East in New York. Es ist der 30. Mai 1971. Weaver's lover, born for the loom's desire. To buy you. summer sunset in the treasure of love, in the treasure of love, in the treasure of love. Let the night, let the night come my way, let the night come to me, baby. You got the look that I adore, that I understand. Silver, all the leaves Im Fillmore East am 30. Mai 1971. Die Trilogie endete mit Christmas in My Soul, einem Track von ihrer vierten LP, die ein halbes Jahr vor diesem Konzert erschienen war. Christmas and the Beads of Sweat heißt dieses Album. Auch das Stück in der Mitte der Trilogie kam von dieser LP, Schatzkarte heißt es, Map of the Treasure. Auch die Studioversion von Map of the Treasure ist sehr hörenswert. Laura Nero spielte und sang den Song damals im Duo mit Alice Coltrane, der Witwe von John Coltrane, an der Harfe. Der erste der drei Songs aus dem Fillmore East heißt Emmy, erstmals erschienen 1968 auf Laura Neros zweitem Album. Die Eigenkomposition muss Laura Nero sehr viel bedeutet haben. Sie spielte den Song laut Angaben einer engen Mitarbeiterin bei jedem Konzert, und sie rezitierte den Text bei der Beerdigung ihrer Mutter. Laura Nero war der Ansicht, dies sei der einzige Text von ihr, der ohne Musik Bestand habe, als reines Gedicht. Auf die Frage, ob mit Emmy eine bestimmte Person gemeint sei, antwortete sie, Emmy sei die Beschreibung des ewig Weiblichen. 1971, in dem Jahr des Fillmore-Konzerts, erschien noch eine wunderbare LP von Laura Nero zusammen mit dem Gesangstrio La Belle. Sie heißt Gonna Take a Miracle und ist eine musikalische Verbeugung vor all den schönen Songs, die Laura Neros Teenagerjahre geprägt hatten. Doo-Wop-Songs und Soul von Motown und Atlantic Acts wie Martha and the Vandellas oder Benny King. Danach zog sich Laura Nero für 4 Jahre aus der Musikszene zurück. Nach ihrem Comeback Ende 75 erschienen 3 LPs, 2 Studioalben und der Live-Mitschnitt der 76er Tournee Seasons of Light. Als sie auf Tournee zum 78er Album Nested ging, war sie schwanger. Sie sang bis ein paar Wochen vor der Geburt des Sohnes neue eigene Songs und alte Lieblingslieder von Curtis Mayfield und den Impressions. Nach der Geburt des Kindes zog sich Laura Nero erneut aus der Musikszene zurück. Als sie circa 5 Jahre später das erste Mal wieder Songs im Plattenstudio aufnahm, war es kein Wunder, dass viele davon um das Thema Mutter und Kind kreisten. Mother's Spiritual heißt diese Platte, sie erschien Anfang 1984. Hier ist eine Live-Version von dem Song To a Child vom Sommer 88 im New Yorker Club Bottomline. Did you read about it in a magazine? Silent lies never give you what you need. Is there hope for a mother and an elf on speed? Kiss the sun, hello, child in the park. Make your life a loving thing. I'm so tired, you're so wired, and I'm a poet without a poem. You are my child. So serene. I read about us in a magazine. Then why are we crying by the washing machine? Run away, child, and follow a dream. Kiss the sun, hello, child in the park. Make your life a loving thing. The park is late, the wind is long, trees have eyes, and you are my song. Summer in ourselves and stars above. Konzertmitschnitte von Laura Nero gibt's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war zuerst ein weiterer Ausschnitt aus der Doppel-LP Live at the Bottom Line, die 1989 veröffentlicht wurde. To a Child heißt der Song, der zu hören war. Im Jahr 2002, 5 Jahre nach Laura Neros Tod, erschien bei Rounder Records die Doppel-CD The Loom's Desire. Dokumentiert sind hier die letzten Live-Auftritte Laura Neros, mitgeschnitten bei ihren traditionellen Weihnachtskonzerten im Bottom Line 1993 und 94. Gerade eben war aus dem 94er Konzert schon der Song The Descent of Luna Rosée zu hören. 1993 interpretierte Laura Nero auf wunderbare Weise ein Chanson von Gilbert Bécaud, Let It Be Me. The day I found you, I want to stay around you. Now and for always, let it be me. Don't take this. If you must cling to someone, now enough for always, let it be me. 'Cause each time we meet, love, I find complete love. Thank you for being here with me. Thank you. Bless you. I love you. Hell. Swear there ain't no heaven. I living, only my dying will tell when I die. And when I'm gone, there'll be one child born in a world to carry on. Give me my freedom for as long as I be. All I ask of living is to have no chains on me. All I ask of living is to have no chains on me. And when I die, and when I'm gone, there'll be one child born in a world to carry on. Der ersten Songs, die Laura Nero komponiert hat, And When I Die, 17 Jahre alt war sie damals, so heißt es. Diese Version sang sie im Alter von 47 Jahren 1994. Laura Nero starb am 8. April 1997, knapp 2 Jahre nachdem bei ihr Krebs diagnostiziert worden war. Knapp 2 Soundcheck-Stunden mit Musik von Laura Nero gehen so langsam zu Ende. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr jetzt sozusagen noch ein Schnipsel des Titelsongs dieser Soundcheck-Ausgabe Stone Soul Picnic.